Abschnitt 2 aus Die Frau in Weiß, Band 2, von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Helcombs Aussage aus ihrem Tagebuche, Teil 2. Poles Dean Lodge in Yorkshire. Den 23. November. Eine Woche unter diesen neuen Umgebungen und freundlichen Leuten hat ihr gut getan, obgleich nicht in dem Grade, wie ich es gehofft hatte. Ich habe beschlossen, unseren Besuch noch wenigstens um eine Woche auszudehnen. Es ist unnötig, früher nach Limeridge zurückzukehren, als bis eine entschiedene Notwendigkeit für unsere Rückkehr eintritt. Den 24. November. Traurige Nachrichten mit der heutigen Post. Die Expedition nach Zentralamerika segelte am 21. ab. Wir sind von einem wahren Manne geschieden, haben einen treuen Freund verloren. Walter Hartwright hat England verlassen. Den 25. November. Gestern traurige, heute schlimme Nachrichten. Sir Percival Glyde hat an Mr. Fairley geschrieben und Mr. Fairley hat an Laura und mich geschrieben, um uns augenblicklich nach Limeridge zurückzurufen. Was kann dies bedeuten? Ist der Tag der Vermählung in unserer Abwesenheit bestimmt worden? Limeridge House, den 27. November. Meine schlimmen Ahnungen sind eingetroffen. Die Heirat ist auf den 23. Dezember festgesetzt. Am Tage nach unserer Abreise nach Poles Dean Lodge erhielt Mr. Fairley, wie es scheint, einen Brief von Sir Percival, worin dieser ihm mitteilte, dass die notwendigen Verbesserungen und Veränderungen in seinem Hause in Hampshire in ihrer Ausführung weit längere Zeit in Anspruch nehmen würden, als er erwartet habe. Die gehörigen Überschläge sollten ihm in kürzester Frist zugestellt werden und es werde seine Anordnungen mit den Arbeitern sehr unterstützen, wenn er genau von dem Zeitpunkte unterrichtet werden könnte, an welchem die Hochzeit stattfinden dürfe. Er werde dann imstande sein, alle seine Zeitberechnungen zu machen und zugleich seinen Freunden, die er eingeladen, ihn im Winter zu besuchen und die natürlich nicht kommen konnten, solange das Haus in den Händen der Arbeiter sei, die nötigen Entschuldigungen zu schreiben. Auf diesen Brief hatte Mr. Fairley geantwortet, indem er Sir Percival bat, selbst einen Tag für die Hochzeit vorzuschlagen, der dann Miss Fairleys Billigung überlassen werden könne, welche zu erhalten ihr Vormund sein Möglichstes zu tun versprach. Sir Percival antwortete mit umgehender Post und schlug, in Übereinstimmung mit seinen schon zu Anfang ausgesprochenen Absichten und Wünschen, die letzte Woche im Dezember vor. Etwa den 23. oder 24. oder irgendeinen anderen Tag, den die Dame und ihr Vormund vorziehen möchten. Da die Dame nicht zur Hand war, um ihren eigenen Wunsch auszusprechen, hatte ihr Vormund in ihrer Abwesenheit den erstgenannten Tag gewählt, den 23. Dezember, und uns infolgedessen nach Limeridge zurückberufen. Nachdem Mr. Fairley mir diese Einzelheiten gestern in einer Privatunterredung mitgeteilt, schlug er mir auf seine liebenswürdigste Manier vor, die notwendigen Unterhandlungen schon heute einzuleiten. Da ich fühlte, dass aller Widerstand nutzlos sei, wenn ich nicht erst Lauras Erlaubnis dazu hatte, so willigte ich ein, mit ihr zu sprechen, erklärte aber zugleich, dass ich mich unter keiner Bedingung verpflichte, ihre Einwilligung zu Sir Percivals Wünschen zu verlangen. Mr. Fairley machte mir seine Komplimente über mein vortreffliches Gewissen, ungefähr wie er mir, falls wir uns auf einem Spaziergang befunden hätten, sein Kompliment über meine vortreffliche Gesundheit gemacht haben würde, und schien so weit vollkommen befriedigt, dass er wieder eine Familienverantwortlichkeit von seinen Schultern auf die meinigen gewälzt hatte. Heute Morgen sprach ich meinem Versprechen gemäß zu Laura. Die Fassung, ich möchte fast sagen, die Unempfindlichkeit, die sie mit solcher Entschlossenheit seit Sir Percival uns verlassen bewahrt hat, war dem Schlage einer solchen Nachricht nicht gewachsen. Sie erblasste und zitterte heftig. »Noch nicht so bald«, flehte sie, »oh Marian, nicht so bald!« Der geringste Wink von ihr genügte mir. Ich stand auf, um das Zimmer zu verlassen und sofort ihre Sache bei Mr. Fairley zu vertreten. Gerade als meine Hand auf der Türklinke war, ergriff sie mein Kleid und hielt mich fest. »Lass mich gehen«, sagte ich, »mir brennt die Zunge, deinem Onkel zu sagen, dass er und Sir Percival nicht in allem ihren Willen haben können.« Sie seufzte bitterlich und hielt noch immer mein Kleid fest. »Nein«, sagte sie mit matter Stimme, »es ist zu spät, Marian, zu spät.« »Nicht eine Minute zu spät«, entgegnete ich, »die Frage über den Zeitpunkt ist unsere Frage, und glaube mir, Laura, dass ich meinen vollen Frauenvorteil daraus zu ziehen beabsichtige.« Während ich sprach, machte ich ihre Hand von meinem Kleide los, aber in demselben Augenblicke schlang sie beide Arme um meine Taille und hielt mich so noch wirksamer gefangen denn zuvor. »Es wird uns nur noch mehr Sorge und Verwirrung bereiten«, sagte sie. »Es wird dich mit meinem Onkel veruneinigen und Sir Percival wieder mit neuen Klagegründen zu uns bringen.« »Desto besser«, rief ich mit Heftigkeit aus, »wer kümmert sich um seine Klagegründe? Musst du dir das Herz brechen, um sein Gemüt zu beruhigen? Kein Mann unter der Sonne ist solcher Opfer von uns Frauen würdig. Die Männer, sie sind die Feinde unserer Unschuld und unseres Friedens. Sie schleppen uns fort von der Liebe unserer Eltern und der Freundschaft unserer Schwestern. Sie fesseln uns an sich mit Leib und Seele und ketten unsere hilflosen Leben an die ihrigen, wie sie zwei Hunde zusammenkoppeln. Und was gibt uns der Beste dafür wieder? Lass mich los, Laura, es macht mich wahnsinnig, daran zu denken.« Tränen, erbärmliche, schwache Weibertränen des Verdrusses und Zornes füllten meine Augen. Sie lächelte traurig und hielt ihr Taschentuch vor mein Gesicht, um für mich meine Schwäche zu verbergen, die Schwäche, von der sie wusste, dass ich sie mehr als jede andere verachte. »Oh, Marian«, sagte sie, »du weinst, bedenke, was du sagen würdest, wenn du an meiner Stelle und diese Tränen die meinigen wären. All deine Liebe, dein Mut und deine Aufopferung können nicht verhindern, was ja früher oder später doch geschehen muss. Lass meinen Onkel seinen Willen haben, lass uns keine Sorgen und Herzschmerzen mehr haben, die irgendein Opfer von mir verhindern kann. Sage, dass du bei mir leben willst, Marian, wenn ich verheiratet bin, und sage weiter nichts.« Aber ich sagte dennoch mehr. Ich drängte die verächtlichen Tränen zurück, die mir keine Erleichterung waren und sie nur betrübten, und redete und bat dann so ruhig, wie es mir nur möglich war. Es nützte nichts. Sie ließ mich zweimal mein Versprechen, bei ihr zu leben, wenn sie verheiratet sei, wiederholen und tat dann plötzlich eine Frage, die meinem Kummer und meiner Teilnahme für sie eine neue Richtung gab. »Als wir in Poulsdean waren«, sagte sie, »hattest du einen Brief, Marian?« Ihre veränderte Stimme, das plötzlich veränderte Wesen, mit dem sie das Gesicht abwandte und an meiner Schulter verbarg, die Zögerung, welche sie schweigen ließ, bevor sie noch ihre Frage beendet, alles dies sagte mir nur zu deutlich, wohin ihre halb ausgesprochene Frage deutete. »Ich dachte, Laura, dass wir beide nie wieder von ihm sprechen wollten«, sagte ich, »doch ohne Vorwurf.« »Du hattest einen Brief von ihm«, wiederholte sie. »Ja«, entgegnete ich, »wenn du darauf bestehst, es zu wissen, beabsichtigst du, ihm wiederzuschreiben?« Ich zögerte. Ich hatte mich gefürchtet, ihr von seiner Abreise zu erzählen oder inwiefern meine Bemühungen, seinen neuen Hoffnungen und Plänen zur Hilfe zu kommen, mit derselben zu tun gehabt. Was konnte ich ihr antworten? Er war hingegangen, wohin ihm auf Monate, vielleicht auf Jahre kein Brief folgen konnte. »Gesetzt, ich beabsichtigte es, Laura. Was dann?« sagte ich. Ihre Wange brannte an meinem Nacken und ihre Arme zitterten und schlossen sich fester um mich. »Sage ihm nichts vom 23.«, flüsterte sie. »Versprich mir's, Marian, bitte versprich mir, dass du selbst meines Namens nicht erwähnen willst, wenn du das nächste Mal an ihn schreibst.« Ich gab ihr das Versprechen. Ich weiß keine Worte, um auszudrücken, mit wie kummervollem Herzen ich es gab. Sie nahm augenblicklich ihren Arm von meiner Taille hinweg, ging ans Fenster und schaute, den Rücken mir zugewendet, hinaus. Nach einer Minute sprach sie wieder, doch ohne sich umzuwenden oder mich nur im Geringsten ihr Gesicht sehen zu lassen. »Gehst du zu meinem Onkel?« frug sie. »Willst du ihm sagen, dass ich in jeder Anordnung willige, die ihm gut dünkt?« »Fürchte nicht, mich zu verlassen, Marion. Mir wird besser werden, wenn ich eine kleine Weile allein bleibe.« Ich ging hinaus. Hätte ich, als ich in den Gang trat, Mr. Fairley und Sir Percival dadurch, dass ich den kleinen Finger erhob, an die äußersten Ende der Welt versetzen können, so hätte ich ihn erhoben, ohne mich auch nur eine Sekunde lang zu besinnen. Dieses eine Mal begünstigte mich mein unglückliches Temperament. Ich wäre gänzlich zusammengesunken und in einem heftigen Tränenstrom ausgebrochen, wären nicht meine Tränen alle von der Glut meines Zornes verzehrt worden. So aber trat ich ungestüm in Mr. Fairleys Zimmer, rief ihm so barsch wie möglich zu, »Laura willigt in den 23. und fuhr wieder hinaus, ohne auf Antwort zu warten. Ich schlug die Tür heftig hinter mir zu und hoffe, dass ich Mr. Fairleys Nervensystem für den heutigen Tag gründlich erschüttert habe. Den 28. November. Heute Morgen habe ich Walters Abschiedsbrief noch einmal durchgelesen, da sich mir gestern der Zweifel aufdrängte, ob ich auch recht daran tue, Laura seine Abreise zu verheimlichen. Wenn ich es mir recht überlege, denke ich noch immer, dass ich recht daran getan. Seine Andeutungen über die Vorbereitungen, welche für diese Expedition nach dem Innern von Amerika gemacht wurden, weisen alle darauf hin, dass die Leiter derselben sie für gefahrvoll hielten. Wenn diese Entdeckung mich schon beunruhigt, wie würde dieselbe da auf sie wirken? Es ist schlimm genug zu fühlen, dass seine Abreise uns des Freundes beraubt hat, dessen Ergebenheit wir in der Stunde der Not, wenn diese Stunde kommen und uns hilflos finden sollte, vor allem anderen vertrauen konnten. Aber noch weit schlimmer ist es zu wissen, dass er den Gefahren eines bösen Klimas, eines wilden Landes und einer unruhigen Bevölkerung entgegengegangen ist. Es wäre sicherlich eine grausame Offenheit, Laura ohne die dringendste Notwendigkeit hiervon zu unterrichten. Ich bin fast in Zweifel, ob ich nicht eigentlich noch einen Schritt weiter tun und den Brief, damit er nicht etwa eines Tages in unrechte Hände gerät, verbrennen sollte. Nicht allein, dass derselbe in Ausdrücken von Laura spricht, die auf immer ein Geheimnis zwischen mir und dem Schreiber bleiben müssen, sondern er wiederholt auch jenen Verdacht, der so eigensinnig, unbegreiflich und beunruhigend scheint, dass er, seitdem er Limeridge verlassen, heimlich beobachtet worden. Er behauptet, dass er die Gesichter zweier Männer, die ihm in den Straßen von London wiederholt nachgingen, in der Menge erblickte, welche der Einschiffung der Expedition in Liverpool zusah, und versichert mit Entschiedenheit, dass er in dem Augenblicke, wo er ins Boot stieg, Anna Catherick's Namen hinter sich aussprechen hörte. Seine eigenen Worte lauten folgendermaßen: »Diese Ereignisse haben eine Bedeutung. Sie müssen zu irgendeinem Resultate führen. Das Geheimnis, das Anna Catherick betrifft, ist noch nicht aufgeklärt. Ich mag ihr vielleicht auf meinem Pfade nie wieder begegnen. Sollten aber Sie ihr begegnen, Miss Halkamp, da machen Sie besseren Gebrauch von der Gelegenheit, als ich von der meinigen machte. Ich spreche nach fester Überzeugung und ich flehe Sie an, sich dessen, was ich sage, zu erinnern.« Dies sind seine eigenen Worte. Er braucht nicht zu befürchten, dass ich sie vergessen werde. Meine Erinnerung verweilt nur zu bereitwillig bei jedem Worte Hartwrights, das sich auf Anna Catherick bezieht. Aber es ist gefährlich, den Brief aufzubewahren. Der kleinste Zufall könnte ihn in fremde Hände liefern. Ich kann krank werden, sterben. Es wird besser sein, ihn sogleich zu verbrennen und so eine Befürchtung weniger zu haben. Es ist geschehen. Die Asche seines Abschiedsbriefes, des letzten, den er vielleicht je an mich schreiben mag, liegt in wenigen schwarzen Flocken auf dem Kaminherde. Ist dies das traurige Ende jener ganz traurigen Geschichte? Oh nein, nicht das Ende. Gewiss, gewiss nicht schon das Ende. Den 29. November. Die Vorbereitungen zur Heirat haben begonnen. Die Schneiderin hat ihre Aufträge bekommen. Laura ist völlig gleichgültig, völlig unbekümmert um Dinge, die sonst von allen anderen das Interesse der Frauen in Anspruch nehmen. Sie hat das alles mir und der Schneiderin überlassen. Wie anders wäre dies gewesen, falls der arme Walter der Baronet und der ihr vom Vater bestimmte Gemahl gewesen. Wie peinlich und eigen sie da gewesen wäre und welch eine Aufgabe für die Beste der Schneiderinnen, sie zufriedenzustellen. Den 30. November. Wir hören täglich von Sir Percival. Die letzte Neuigkeit, die er uns mitteilt, ist die, dass es wohl 4 bis 6 Monate dauern wird, ehe die Veränderungen in seinem Hause vollständig beendet werden können. Falls Maler, Tapezierer und Möbelhändler sowohl Glück als Pracht herstellen könnten, so würde ich mich für ihre Fortschritte in Lauras zukünftiger Häuslichkeit interessieren. So aber ist die einzige Stelle in Sir Percivals Briefe, welche mich nicht so gleichgültig wie vorher lässt, die, in welcher er von der beabsichtigten Hochzeitsreise spricht. Er schlägt vor, da Laura augenblicklich nicht kräftig ist und der Winter außergewöhnlich strenge zu werden droht, sie nach Rom zu nehmen und bis zu Anfang nächsten Frühlings in Italien zu bleiben. Sollte sie diesen Plan nicht billigen, so sei er ebenso bereit, die Saison in London zuzubringen und da er selbst kein Haus dort besitze, irgendein passendes möbliertes Haus zu dem Ende zu mieten. Indem ich mich und meine eigenen Gefühle in Bezug hierauf gänzlich unberücksichtigt lasse, was meine Pflicht zu tun ist, zweifle ich meinerseits nicht an der Schicklichkeit des ersteren dieser Vorschläge. In beiden Fällen ist eine Trennung zwischen Laura und mir unvermeidlich. Wenn sie ins Ausland reisen, wird es eine längere Trennung werden, als wenn sie in London blieben. Aber dagegen müssen wir wieder den Vorteil erwägen, der aus einem Aufenthalte in einem milden Klima für Lauras Gesundheit erwachsen würde, und noch mehr als das berücksichtigen, wie sehr die Überraschungen und die Aufregung einer ersten Reise in dem interessantesten Lande der Welt zu ihrer Aufheiterung und Aussöhnung mit ihrem neuen Leben beitragen würde. Sie ist nicht in der Stimmung, dies in den konventionellen Vergnügungen und Aufregungen von London zu finden. Dieselben würden sie den Druck dieser beklagenswerten Heirat nur noch schwerer fühlen lassen. Ich fürchte den Anfang ihres neuen Lebens mehr, als ich Worte habe, es auszudrücken. Aber ich hege einige Hoffnung für sie, wenn sie reist, keine, wenn sie zu Hause bleibt. Es ist seltsam, wenn ich auf das eben Geschriebene zurückblicke, zu sehen, dass ich von der Heirat und dem Abschiede von Laura schreibe, wie man von einer ausgemachten Sache spricht. Es sieht so kalt und gefühllos aus, der Zukunft so gefasst entgegenzublicken. Aber was ist zu machen, jetzt da die Zeit so schnell herankommt? Ehe noch ein Monat verstreicht, wird sie schon seine Laura sein, anstatt die meinige, seine Laura. Ich bin ebenso wenig imstande, mir die Idee zu verwirklichen, welche jene beiden Worte enthalten, und ebenso sehr davon überwältigt, als ob ich anstatt von ihrer Heirat von ihrem Tode schriebe. Den 1. Dezember. Ein sehr, sehr trauriger Tag. Ein Tag, den ich ausführlich zu beschreiben nicht das Herz habe. Nachdem ich gestern Abend schwach genug war, es zu verschieben, war ich heute Morgen genötigt, ihr von Sir Percivals Vorschläge in Bezug auf die Hochzeitsreise zu sagen. In der vollen Überzeugung, dass ich sie begleiten werde, wohin sie auch gehen möge, war das arme Kind, denn in vielen Dingen ist sie immer nur noch ein Kind, beinahe froh über die Aussicht, die Wunder von Florenz, Rom und Neapel zu sehen. Es brach mir fast das Herz, sie hierüber zu enttäuschen und sie angesichts der bitteren Wahrheit zu bringen. Ich musste ihr sagen, dass kein Mann während der ersten Zeit nach seiner Vermählung einen Nebenbuhler, selbst nicht einen weiblichen, in der Zuneigung seiner Frau duldet, was er auch später tun möge. Ich musste sie warnen, dass meine Aussicht auf dauernden Aufenthalt unter ihrem Dache einzig und allein davon abhänge, dass ich nicht Sir Percivals Eifersucht errege, indem ich mich beim Beginne ihrer Heirat als Empfängerin der tiefsten Geheimnisse seiner Frau zwischen sie drängte. Tropfenweise musste ich die entweihende Bitterkeit der Weisheit dieser Welt in dieses reine Herz und unschuldige Gemüt gießen, während sich jedes höhere und bessere Gefühl in mir meiner verhassten Aufgabe widersetzte. Jetzt ist es vorbei. Sie hat ihre bitteren, unvermeidlichen Lehren empfangen. Die Täuschungen ihrer Mädchenzeit sind dahin, und es war meine Hand, die sie ihr rauben musste. Aber lieber meine Hand als die seinige. Das ist mein einziger Trost. So ist denn der erste Vorschlag angenommen. Sie gehen nach Italien, und ich soll mit Sir Percivals Genehmigung meine Vorkehrungen treffen, bei ihrer Rückkehr nach England bei ihnen zu wohnen. Mit anderen Worten, ich soll zum ersten Male in meinem Leben um eine persönliche Vergünstigung bitten, und zwar von dem Manne sie mir erbitten, dem ich von allen anderen am ungernsten wirklich verpflichtet zu sein wünsche. Nun gut, ich glaube, für Laura könnte ich sogar noch mehr tun. Den 2. Dezember, da ich zurückblicke, finde ich, dass ich immer in herabsetzenden Ausdrücken von Sir Percival spreche. Nach der jetzigen Wendung der Dinge muss und will ich dies Vorurteil gegen ihn abwerfen. Ich kann mir nicht denken, wie es sich zuerst bei mir eingeschlichen haben kann, denn in früheren Zeiten war es doch nicht da. Ob es Lauras Widerstreben, seine Frau zu werden, war, das es in mir hervorrief? Oder habe ich Hartwrights sehr begreifliche Vorurteile auf mich wirken lassen? Lässt jener Brief von Anna Catherick noch immer ein lauerndes Misstrauen gegen Sir Percival in meinem Gemüte zurück, ungeachtet seiner Erklärung und ungeachtet des Beweises, den ich von der Wahrheit derselben in Händen habe? Ich kann mir meine eigenen Gefühle nicht erklären, aber das eine, was mir ganz klar ist, dass es meine Pflicht jetzt doppelt meine Pflicht ist, Sir Percival nicht durch unbegründeten Argwohn Unrecht zu tun. Wenn es mir zur Gewohnheit geworden, immer noch auf ungünstige Weise von ihm zu schreiben, so muss und will ich es mir wieder abgewöhnen, und wenn ich deshalb dies Tagebuch schließen müsste, bis die Heirat vorüber ist. Ich bin ernstlich unzufrieden mit mir. Ich will heute nicht weiter schreiben. Teil 3. Den 16. Dezember. Es sind volle 14 Tage vergangen, ohne dass ich diese Blätter geöffnet habe. Ich habe mein Tagebuch lange genug unberührt gelassen, um, wie ich hoffe, mit besseren vorurteilsfreien Gesinnungen in Bezug auf Sir Percival zu ihm zurückzukehren. Von den beiden letzt verflossenen Wochen habe ich nicht viel zu berichten. Die Kleider sind alle fertig und die neuen Reisekoffer bereits aus London angekommen. Meine arme, liebe Laura verlässt mich den ganzen Tag kaum eine Minute, und gestern Abend, als wir beide nicht schlafen konnten, kam sie zu mir in mein Bett, um mit mir zu plaudern. »Ich werde dich bald verlieren, Marianne«, sagte sie, »ich muss dich genießen, solange ich dich noch haben kann.« Die Heirat wird in der Kirche zu Limeridge stattfinden, und es ist Gott sei Dank niemand aus der Nachbarschaft zu der Feierlichkeit eingeladen. Unser einziger Gast wird unser alter Freund Mr. Arnold sein, der aus Polesdean kommen wird, um Vaterstelle bei der Braut zu vertreten, da ihr Onkel viel zu zarter Gesundheit ist, sich in so unbarmherzigem Wetter, wie wir jetzt haben, hinauszuwagen. Wäre ich nicht fest entschlossen, von diesem Tage an nur die frohe Seite unserer Aussichten zu sehen, so würde mich die traurige Abwesenheit jedes männlichen Verwandten in Lauras wichtigster Lebensstunde sehr verstimmt und argwöhnisch gegen die Zukunft machen. Aber ich bin mit aller Verstimmtheit und allem Argwohn fertig, das heißt insoweit ich weder über die eine noch den anderen ferner in diesen Tagen schreiben werde. Sir Percival wird morgen erwartet. Er erbot sich, falls wir ihn nach der strengsten Etikette zu behandeln wünschten, an unseren Geistlichen zu schreiben und ihn während seines kurzen Aufenthaltes in Limeridge vor der Heirat um die Gastfreundschaft des Pfarrhauses zu bitten. Unter den Umständen hielten weder Mr. Fairley noch ich es für nötig, uns mit kleinlichen Formen und Zeremonien zu befassen. In unserem wilden Marschlande und in diesem großen einsamen Hause dürfen wir wohl beanspruchen, den alltäglichen Hergebrachtheiten, welche die Leute anderswo binden, enthoben zu sein. Ich schrieb an Sir Percival, um ihm für sein höfliches Erbieten zu danken und ihn zu bitten, seine alten Zimmer wie gewöhnlich in Limeridge House zu beziehen. Den 17. Dezember. Er langte heute an und sah, wie es mir schien, etwas abgemagert und sorgenvoll aus, sprach und lachte indessen wie ein Mann in bester Laune. Er brachte einige wirklich schöne Kleinodien als Geschenke mit, welche Laura mit Freundlichkeit und wenigstens äußerlicher Fassung entgegennahm. Das einzige Anzeichen von dem Kampfe, den es sie kosten muss, in einer so schweren Zeit wenigstens den Schein der Fassung zu bewahren, entdecke ich in ihrem plötzlichen Widerwillen, allein gelassen zu werden. Anstatt sich wie sonst in ihr Zimmer zurückzuziehen, scheint sie nur mit Zagen hineinzugehen. Als ich heute nach dem Gabelfrühstück hinaufging, um mich zu einem Spaziergange zu rüsten, erbot sie sich, mich zu begleiten. Und vor Tische wieder öffnete sie die Tür, die unsere Zimmer trennt, damit wir plaudern könnten, während wir Toilette machten. »Lass mich fortwährend etwas tun«, sagte sie. »Lass mich immer in Gesellschaft sein. Lass mir keine Gelegenheit zum Denken. Das ist alles, worum ich dich bitte, Marianne. Lass mir keine Gelegenheit zum Denken.« Diese traurige Veränderung in ihr machte sie nur umso anziehender für Sir Percival. Er deutet sie, wie ich sehen kann, zu seinem Vorteile aus. Es liegt eine fieberhafte Röte auf ihren Wangen, ein fieberhafter Glanz in ihren Augen, die er als eine Rückkehr ihrer Schönheit und ihres Frohsinns willkommen heißt. Sie sprach heute bei Tische mit einer so falschen, so unpassenden Lustigkeit und Sorglosigkeit, dass ich mich heimlich sehnte, sie zum Schweigen zu bewegen oder fortzuführen. Sir Percival schien unbeschreiblich erfreut und überrascht darüber. Die Sorge, die ich bei seiner Ankunft auf seinem Gesichte bemerkt, verschwand gänzlich aus demselben und er erschien selbst meinen Augen um wenigstens 10 Jahre jünger, als er wirklich ist. Es ist kein Zweifel, obgleich ein sonderbarer Eigensinn mich verhindert, es zu sehen, es ist kein Zweifel, dass Lauras künftiger Gemahl ein sehr schöner Mann ist. Erstens liegt ein großer Vorteil in den regelmäßigen Zügen, und er hat sie. Glänzende braune Augen sind bei Männern sowohl wie bei Frauen sehr anziehend, und auch die hat er. Selbst Kahlheit, wenn sie von der Stirn ausgeht, wie es bei ihm der Fall ist, ist bei einem Manne eher kleidsam als nicht, denn sie erhöht die Stirn und den Ausdruck der Intelligenz im Gesicht. Anmutige, unbefangene Bewegungen seines Wesens, fließende Konversation, alles unstreitig Vorzüge, und er besitzt sie alle. Mr. Gilmore in seiner Unkenntnis von Lauras Geheimnissen ist gewiss nicht zu tadeln, dass er sich über ihre Reue über dies Verlöbnis verwunderte. Jeder andere an seiner Stelle hätte unseres guten alten Freundes Ansicht geteilt. Falls man mich in diesem Augenblicke früge, welche Fehler ich an Sir Percival entdeckt habe, so könnte ich nur 2 andeuten. Der eine, seine fortwährende Unruhe und Erregbarkeit, welche ganz begreiflicherweise aus seinem ungewöhnlich energischen Charakter entspringen mag. Der andere, seine kurze, scharfe, verächtliche Manier, wenn er mit Dienstboten spricht, was wahrscheinlich eine bloße Angewohnheit ist. Nein, ich kann's nicht bestreiten und ich will's nicht bestreiten. Sir Percival ist ein sehr schöner und ein sehr angenehmer Mann. So, jetzt habe ich es endlich geschrieben und freue mich, dass ich fertig damit bin. Den 18. Dezember. Da ich mich heute Morgen traurig und niedergeschlagen fühlte, ließ ich Laura bei Mrs. Vesey, um einen meiner schnellen Mittagsspaziergänge zu machen, die ich seit einiger Zeit zu oft ausgesetzt hatte. Ich schlug den trockenen, offenen Weg über die Heide, der nach Todds Ecke führt, ein. Nachdem ich ungefähr eine halbe Stunde gegangen, war ich unaussprechlich erstaunt, Sir Percival mir aus der Richtung des Gehöftes entgegenkommen zu sehen. Er ging sehr schnell und schwang seinen Stock, den Kopf hoch erhoben wie gewöhnlich und mit offenem Jagdrocke, der im Winde flatterte. Als wir zusammenkamen, wartete er nicht ab, dass ich ihn befragte, sondern teilte mir sogleich mit, dass er nach dem Gehöfte gegangen, um sich zu erkundigen, ob Mr. und Mrs. Todd seit seinem letzten Besuche in Limeridge nichts von Anna Catherick gehört hätten. »Sie fanden natürlich, dass sie nichts weiter von ihr wussten«, sagte ich. »Nicht das Geringste«, entgegnete er. »Ich fange an, ernstlich zu befürchten, dass wir sie verloren haben.« »Wissen Sie vielleicht«, fuhr er fort, indem er mir sehr aufmerksam ins Gesicht sah, »ob der Maler, Mr. Hartwright, imstande ist, uns weitere Auskunft zu geben?« »Er hat weder von ihr gehört noch sie gesehen, seit er Cumberland verlassen hat«, sagte ich. »Sehr traurig«, sagte Sir Percival, indem er sprach wie ein Mann, der sich unangenehm getäuscht sieht und dabei aussah wie ein Mann, der sich erleichtert fühlt. »Es ist unmöglich zu berechnen, welche Unfälle dem armen Geschöpfe zugestoßen sein mögen. Es verdrießt mich unaussprechlich, dass es allen meinen Bemühungen misslungen, sie der Sorgfalt und dem Schutze zurückzugeben, dessen sie so dringend bedarf.« Diesmal sah er wirklich verdrossen aus. Ich sagte ein paar teilnehmende Worte und dann sprachen wir auf dem Heimwege von anderen Dingen. Hat nicht mein zufälliges Begegnen mit ihm auf der Heide einen neuen günstigen Zug seines Charakters offenbart? War es nicht sehr rücksichtsvoll, von ihm so kurz vor seiner Heirat an Anna Catherick zu denken und den langen Weg nach Todds Ecke zu gehen, da er die Zeit in Loras Gesellschaft so viel angenehmer hätte zubringen können? Wenn man bedenkt, dass sein Beweggrund hierzu ein rein menschenfreundlicher sein musste, so beweist sein Benehmen unter den Umständen viel Wohlwollen und verdient das größte Lob. Nun gut, ich gebe ihm das größte Lob und damit Punkt um. Den 19. Dezember. Neue Entdeckungen in der unerschöpflichen Mine von Sir Percivals Tugenden. Ich spielte heute auf den im Vorschlag gebrachten Plan meines Aufenthaltes bei seiner Frau an, nachdem er sie nach England zurückgebracht habe. Ich hatte kaum den ersten Wink in dieser Richtung fallen lassen, als er mit Wärme meine Hand ergriff und sagte, ich habe gerade das ausgesprochen, was er von Herzen mir vorzuschlagen gewünscht habe. Ich sei die Gefährtin von allen anderen, die er aufrichtig seiner Frau zu verschaffen wünsche, und er bitte mich, versichert zu sein, dass ich ihm eine ewige Gunst erwiesen, indem ich ihm den Vorschlag gemacht, nach ihrer Heirat meinen Aufenthalt bei Laura zu nehmen, gerade wie wir bisher zusammengelebt hatten. Als ich ihm in ihrem und meinem Namen für seine rücksichtsvolle Güte gegen uns beide gedankt hatte, gingen wir zunächst auf den Gegenstand seiner Hochzeitsreise über und sprachen von der englischen Gesellschaft in Rom, in die Laura eingeführt werden sollte. Er erwähnte mehrere Namen von Bekannten, die er diesen Winter dort zu treffen erwartete. Sie waren, soviel ich mich entsinnen kann, alle Englisch mit einer Ausnahme. Diese eine Ausnahme war Graf Fosco. Die Erwähnung Graf Foscos und die Entdeckung, dass er und seine Frau wahrscheinlich mit den Neuvermählten auf dem Festlande zusammentreffen werden, stellt Loras Heirat zum ersten Mal in ein entschieden günstiges Licht. Es mag dies vielleicht eine Familienfehde enden. Bisher hat es die Gräfin Fosco beliebt, ihre Verpflichtungen als Loras Tante aus bloßem Grolle gegen den verstorbenen Mr. Fairley wegen seines Verfahrens in Bezug auf das Legat zu vergessen. Jetzt aber kann sie bei diesem Betragen nicht länger bleiben. Sir Percival und der Graf sind alte und vertraute Freunde und ihre Frauen haben keine andere Wahl, als sich auf höflichem Fuße zu begegnen. Die Gräfin Fosco war zu ihrer Mädchenzeit eines der impertinentesten Frauenzimmer, die mir vorgekommen sind, launisch, anmaßend und eitel bis zur Albernheit. Falls es ihrem Gemahle gelungen, sie zu Verstande zu bringen, verdient er die Dankbarkeit jedes Mitgliedes der Familie und er mag mit der meinigen den Anfang machen. Ich werde neugierig, den Grafen kennenzulernen. Er ist der vertrauteste Freund von Loras künftigem Gemahle und erregt als solcher mein lebhaftestes Interesse. Weder Laura und ich haben ihn jemals gesehen. Alles, was ich von ihm weiß, ist, dass seine zufällige Gegenwart eines Tages vor vielen Jahren auf den Stufen der Trinità del Monte zu Rom Sir Percival half, einen Raub- und Mordanfalle zu entgehen, gerade in dem kritischen Momente, wo er in der Hand verwundet worden und im nächsten im Herze hätte getroffen sein können. Auch entsinne ich mich, dass der Graf bei Gelegenheit von Mr. Fairleys, des Verstorbenen, lächerlichen Einwürfen gegen die Heirat seiner Schwester ihm einen sehr gemäßigten und verständigen Brief über die Angelegenheit schrieb, der, wie ich mich fast zu sagen schäme, unbeantwortet blieb. Dies ist alles, was ich von Sir Percivals Freunde weiß. Ob er wohl je nach England kommen wird? Ob ich ihn wohl werde leiden können? Meine Feder ergeht sich in bloßen Mutmaßungen, um zu nüchternen Tatsachen zurückzukehren. Es ist eine Tatsache, dass Sir Percivals Aufnahme meines gewagten Vorschlages, bei seiner Frau zu leben, mehr als gütig, dass sie beinahe liebevoll war. Ich bin überzeugt, dass Lauras Gemahl keine Ursache haben wird, sich über mich zu beklagen, wenn ich nur fortfahren kann, wie ich begonnen habe. Ich habe ihn bereits als schön, unterhaltend, rücksichtsvoll gegen Unglückliche und gütig gegen mich beschrieben. Ich erkenne mich selbst wirklich kaum wieder in meinem neuen Charakter als Sir Percivals wärmste Freundin. Den 20. Dezember. Ich hasse Sir Percival. Ich leugne entschieden, dass er schön ist. Ich finde ihn unbeschreiblich widerwärtig, durchaus rücksichtslos und ohne alle Herzensgüte. Gestern Abend kamen die Karten der Neuvermählten an. Laura öffnete das Paket und sah zum ersten Male ihren neuen Namen gedruckt. Sir Percival sah vertraulich über ihre Schulter auf die Karte, auf der Miss Fairley bereits in Lady Glyde verwandelt war, lächelte mit der unerträglichsten Selbstgefälligkeit und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Ich weiß nicht, was es war. Laura wollte mir's nicht sagen, aber ich sah sie so tödlich erbleichen, dass ich sie ohnmächtig werden zu sehen erwartete. Er nahm keine Notiz von der Veränderung und schien sich auf barbarische Weise unbewusst etwas gesagt zu haben, das ihr wehtun könne. Alle meine alten feindseligen Gefühle gegen ihn erwachten augenblicklich wieder und die vielen Stunden, die seitdem vergangen sind, haben nichts dazu beigetragen, den Eindruck wieder zu verwischen. Ich bin unbilliger und ungerechter denn je. In drei Worten, wie geläufig sie meiner Feder werden, in drei Worten, ich hasse ihn. Den 21. Dezember. Haben mich die Sorgen dieser ängstlichen Zeit endlich etwas verwirrt gemacht? Ich habe während der letzten paar Tage in einem Tone der Sorglosigkeit geschrieben, die ich, Gott weiß, weit entfernt bin zu fühlen und die zu entdecken mir bei meinem Rückblicke in mein Tagebuch ein ziemlich unangenehmes Gefühl verursacht hat. Vielleicht habe ich während der letzten Wochen Lauras fieberhafte Aufregung angenommen. In dem Falle hat mich der Anfall bereits wieder verlassen und mich in einen sehr sonderbaren Gemütszustand versetzt. Es hat sich mir seit gestern Abend die hartnäckige Idee aufgedrängt, dass sich noch etwas ereignen wird, um die Heirat zu verhindern. Was hat diesen sonderbaren Gedanken in mir hervorgerufen? Ist es der indirekte Erfolg meiner Besorgnisse um Lauras Zukunft? Oder entstand er etwa aus der wachsenden Unruhe und Aufregung, die ich allerdings, da der Hochzeitstag näher und näher rückt, an Sir Percival bemerkt habe? Ich kann's nicht bestimmen. Ich weiß nur, dass ich die Idee habe, ist es nicht unter den Umständen die alberste Idee, die je einem Weibe in den Kopf kam? Aber was ich auch tun mag, ich kann ihren Ursprung nicht entdecken. Den 22. Dezember. Ein Tag solcher Verwirrung und solchen Jammers, wie ich ihn nie wieder zu erleben hoffe. Die gute Mrs. Vesey, die wir in letzter Zeit alle zu wenig beachtet und zu sehr vergessen haben, verursachte uns gleich zuerst einen traurigen Morgen. Sie hat sich seit vielen Monaten heimlich mit der Anfertigung eines warmen Schals von Shetlandwolle für ihre liebe Schülerin beschäftigt, eine erstaunliche Arbeit für eine Frau in ihrem Alter und von ihren Gewohnheiten. Das Geschenk wurde heute Morgen überreicht und meine arme, warmherzige Laura verlor die Fassung, als die zärtliche alte Freundin und Hüterin ihrer mutterlosen Kindheit den Schal stolz um ihre Schultern legte. Mir blieb kaum Zeit, sie beide zu beruhigen oder meine eigenen Tränen zu trocknen, als ich schon zu Mr. Fairley berufen wurde, um von ihm eine lange Mitteilung über die Vorkehrungen zu hören, die er zur Bewahrung seiner Ruhe am Hochzeitstage getroffen hatte. Die liebe Laura sollte sein Geschenk, einen armseligen Ring mit ihres zärtlichen Onkels Haar statt eines kostbaren Steines, geziert und inwendig eine herzlose französische Inschrift über verwandte Gefühle und ewige Freundschaft tragend, die liebe Laura sollte diesen zärtlichen Tribut sofort aus meinen Händen empfangen, so dass sie Zeit haben werde, sich von der Gemütsbewegung, die ihr das Geschenk verursachen würde, zu erholen, ehe sie sich in ihres Onkels Gegenwart begebe. Die liebe Laura sollte ihm heute Abend einen kleinen Besuch abstatten und die Güte haben, keine Szene zu machen. Die liebe Laura sollte ihm morgen früh in ihrem Brautkleide noch einen kleinen Besuch abstatten und abermals die Güte haben, keine Szene zu machen. Die liebe Laura sollte nochmals zum dritten Male zu ihm kommen, ehe sie abreise, aber ohne sein Gemüt dadurch aufzuregen, dass sie ihm sagte, wann sie reisen werde, und ohne Tränen. Im Namen der Barmherzigkeit, im Namen alles dessen, liebe Marianne, was am zärtlichsten, entzückendsten und gefasstesten ist, ohne Tränen. Ich war so entrüstet über diese erbärmliche, selbstsüchtige Narrheit zu einer solchen Zeit, dass ich jedenfalls Mr. Fairleys Nerven durch einige der bittersten, rauesten Wahrheiten zu erschüttern Lust gehabt hätte, die er je in seinem Leben gehört hat, wäre ich nicht in demselben Augenblick durch Mr. Arnolds Ankunft zu neuen Pflichten unten im Hause abgerufen worden. Der Rest des Tages ist nicht zu beschreiben. Ich glaube, dass kein Mensch im ganzen Hause wirklich weiß, wie derselbe verging. Die Konfusion kleiner durcheinandergeworfener Ereignisse verwirrten alle. Es kamen Kleider, an welche vergessen worden waren, da gab es Koffer zu packen, auszupacken und wieder einzupacken. Geschenke kamen an von fernen und nahen Bekannten, hohen und niedrigen Freunden. Wir waren alle in einer unnötigen Hast, alle voll aufgeregter Erwartung des morgenden Tages. Sir Percival namentlich war zu unruhig, nur 5 Minuten an einer Stelle zu bleiben. Sein trockener, kurzer Husten quälte ihn mehr denn je. Er ging den ganzen Tag ein und aus und schien mit einem Mal so neugierig zu werden, dass er sogar die Fremden ausfragte, die mit Botschaften zum Hause kamen. Man füge zu all diesem den einen Gedanken in Lauras und meinem Herzen hinzu, dass wir uns morgen trennen sollten, und die gespenstische Furcht, die keine von uns aussprach, dass diese unselige Heirat sich als der eine verderbenbringende Fehler ihres Lebens und der hoffnungslose Schmerz des meinigen erweisen möge. Zum ersten Mal während der vielen Jahre unseres vertrauten Umganges vermieden wir fast einander anzusehen und vermieden es auf stillschweigende Übereinkunft, nur ein einziges Mal während des ganzen Abends miteinander allein zu sein. Ich kann nicht länger dabei verweilen. Welch künftige Leiden mir auch noch bestimmt sein mögen, auf diesen 22. Dezember werde ich immer als auf den trostlosesten, kummervollsten Tag meines Lebens zurückblicken. Ich schreibe diese Zeilen lange nach Mitternacht in der Einsamkeit meines Zimmers, nachdem ich eben heimlich Laura in ihrem hübschen weißen Bettchen betrachtet habe, dem Bettchen, in dem sie seit ihrer Kindheit geschlafen hat. Da lag sie, nicht ahnend, dass ich sie betrachtete, ganz ruhig, ruhiger, als ich zu hoffen gewagt, aber nicht schlafend. Der Schimmer des Nachtlichtes zeigte mir, dass ihre Augen nur halb geschlossen waren und zwischen den Lidern glänzten Tränenspuren. Mein kleines Andenken, nichts als eine kleine Brosche, lag auf dem Tischchen neben ihrem Bett, und daneben ihr Gebetbuch und ihres Vaters Miniaturbildchen, das sie mitnimmt, wohin sie auch gehen mag. Ich stand einen Augenblick hinter ihrem Kissen und blickte auf sie herab, wie sie dalag und der eine Arm so weiß auf der weißen Decke ruhte, so still, so sanft atmend, dass selbst die Spitzen an ihrem Nachtkleide nicht einmal zitterten. Ich stand und schaute sie an, wie ich sie zu tausend Malen angeschaut und wie ich sie niemals wieder sehen werde, und kehrte dann leise in mein Zimmer zurück. »Mein einziges Lieb, wie verlassen du bist trotz all deines Reichtums und all deiner Schönheit. Der eine Mann, der sein Herzblut hergeben würde, um dir zu dienen, ist weit von dir in dieser stürmischen Nacht umhergetrieben auf der wütenden See. Wer bleibt dir sonst noch? Kein Vater, kein Bruder, kein lebendes Wesen außer einem hilflosen, nutzlosen Weibe, das diese traurigen Zeilen schreibt und für dich den Morgen erwartet, voll Kummer, den sie nicht stillen, voll Zweifel, die sie nicht überwinden kann. O, welch ein Schatz soll morgen in jenes Mannes Hände gegeben werden, wenn er jemals vergisst, wenn er je ein Haar ihres Hauptes verletzt. Den 23. Dezember, 7 Uhr. Ein wilder, rauer Morgen. Sie ist soeben aufgestanden und ist wohler und gefasster, da die Zeit gekommen ist, als sie gestern war. 10 Uhr. Sie ist angekleidet. Wir haben einander umarmt und versprochen, nicht den Mut zu verlieren. Ich bin einen Augenblick auf mein Zimmer gekommen, in dem Tumulte und bei der Verwirrung meiner Gedanken bleibt mir noch immer diese sonderbare Idee, dass sich etwas ereignen wird, um die Heirat zu verhindern. Hat er etwa dasselbe Gefühl? Ich sah ihn durchs Fenster unruhig zwischen den an der Tür haltenden Wagen hin und her gehen. Wie kann ich nur so töricht schreiben? Die Heirat ist gewiss. In weniger als einer halben Stunde brechen wir nach der Kirche auf. 11 Uhr. Es ist alles vorbei. Sie sind verheiratet. 3 Uhr. Sie sind fort. Ich bin blind vom Weinen. Ich kann nicht weiterschreiben. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 21. Januar 2024.